Abschnitt 30 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die Vorzüge der Heimat. In Venedig auf dem Lido zur Stunde des Sonnenunterganges. Sie singt über der ferne schwelenden Stadt in lauter Goldstaub ein, und dieser Goldstaub ist, als wären Mosaikbilder zu Pulver zerrieben und in die Luft geblasen. Am Meeresstrande hier draußen ist jetzt Ebbe, und man sieht überall im feuchten Sande die kleinen Taschenkrebse sitzen. Sie haben sich klug eingegraben und denken, ganz gewiss denken sie, im kühlen Sande zu warten, bis die nächste Flut kommt und sie wieder zurückholt in das Element. Aber zwei junge Venezianerinnen von 14 und 15 Jahren schreiten stolz und schlank den Strand entlang. Und wo sie ein solch armes Krabbentier im Sande hocken sehen, da gehen sie hin, setzen den schönen Absatz ihres Stiefels darauf und zertreten es lachend. Der deutsche Dichter folgt ihnen von Weitem, voll Abscheu, ob solcher Grausamkeit und lodernder Sehnsüchte voll. In Sylt, auf der Insel, zur Stunde, da die Sonne untergeht. Sie singt rein und ohne verwirrende Nebenumstände und groß und kühl in das Meer, das schwarz wird und aufrauscht. Es ist Ebbe, und man sieht überall im feuchten Sande eben die kleinen Taschenkrebse sitzen. Sie haben sich eingegraben und denken, ach, wie sie denken, im Sande zu warten, bis die Flut der heimatlichen See kommt und sie holt. Junge Mädchen und ältere Herren, die Badegäste, aber stehen am Strande. Sie haben Spaten und Stöcke und sind emsig damit beschäftigt, die Krabben auszugraben und sie vorsichtig in das Wasser zu tragen, damit die armen Tierchen nicht etwa umkommen. Das ist die sogenannte Heimat. Sie hat keine Sonnenuntergänge über roten Städten voll Mosaikheiliger und sie entflammt keine Sehnsucht wie Höllenfeuer. Aber sie hat ihre Vorzüge. Sie hat ihre Vorzüge. Ende von Abschnitt 30, gelesen von Jessi, des Rosslau im Juli 2024.